Kundgabe 5377. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1952. Glaubensprüfungen zum Stählen des Glaubens. Immerwährenden Glaubensprüfungen seid ihr ausgesetzt, doch nur, auf dass euer Glaube gestählt werde. Denn noch ist er schwach, wie der eines Kindes, gemessen an den Anforderungen, die noch an euch gestellt werden in der kommenden Zeit. Immer wieder werdet ihr daher in Not geraten, in der ihr euch bewähren sollet, insofern, als dass ihr euch an den wenden sollet, der allein eure Not bannen kann. Wie ein Wolkengebilde wird die Not dahinschwinden, so ihr euch vertrauensvoll dem himmlischen Vater übergebet und euch ihm und seiner Gnade empfehlet. Ihr habt ein so sicheres Mittel, jeder Not Herr zu werden. Ihr brauchet nur ihm eure Nöte vorzutragen und ihn innig bitten um Hilfe. Und es wird euch geholfen werden. Aber diesen festen Glauben müsstet ihr zuvor ausreifen lassen, dass er euch helfen kann und helfen will. Ein solcher Glaube bannet jede Not. Doch dazu müsstet ihr seiner Gegenwart bewusst sein. Ihr müsstet in so inniger Bindung mit ihm stehen, dass ihr niemals das Gefühl habt, allein zu sein, sondern ihn, euren Vater von Ewigkeit, stets neben euch spüret und dann auch ganz überzeugt seid, dass er euch hilft. Ein Leben ohne Kampf, ohne Nöte irdischer und geistiger Art, würde euch nicht fördern in eurer geistigen Entwicklung. Denn nur durch Kampf wird eure Kraft gestellt. Nur am Widerstand erprobt sich die Kraft und wird endlich zum Sieger. Darum sind irdische Nöte nicht auszuschalten. Sie sind gewissermaßen nur Kraftentfaltungsproben, die ihr zu bestehen habt, um stark zu werden im Glauben. Denn ihr werdet große Glaubenskraft benötigen in der kommenden Zeit, wo nur der Mensch ruhig und sicher bleiben wird, der durch einen starken Glauben so gefestigt ist, dass er allzeit sich in der Obhut des Vaters im Himmel weiß und darum über allem steht, was kommt. Nichts geschieht in eurem Dasein, das er nicht weiß, und nichts kann euch passieren ohne seinen Willen. Was aber kommt über euch, das ist sein Wille und gereichet euch stets zum Besten für eure Seele. Präget euch diese Worte tief in das Gedächtnis ein. Dann werdet ihr euch immer betreut fühlen von der Liebe des himmlischen Vaters. Und ihr werdet nicht einen Augenblick zweifeln an seiner Hilfe, so ihr in Not seid. Alles ist gut, was eure Gedanken zu ihm lenket, der nur auf euren Ruf harret, um euch helfend beistehen zu können. Er will, dass ihr euch an ihn wendet. Er will euer ständiger Begleiter sein. Er will zu Rate gezogen werden in allen euren Nöten, sei es geistig oder irdisch. Er will euch immer helfen, kann es aber nur, wenn ihr durch euren Glauben an ihn euch auch frei zu ihm bekannt habt. Dann aber seid ihr in sicherer Obhut. Dann könnet ihr auch dem schwersten Schicksal entgegensehen. Es wird sich wandeln für euch zum Besten. Es wird euch irdisch geholfen werden und geistig werdet ihr größten Segen ziehen aus allem, was der Vater über euch sendet, um euch zu gewinnen für ewig. Amen.